Leuchtfeuer stürzten. Den Freiheitssoldaten in Kälte und Wind verschloss ich das Tor zur neuen Zeit. Nur ihre Taten, die Mahnungen sind, ragen empor. Doch tief in der Asche brennt noch ein Leben. Wir schützen es gut mit unserer Hand. Denn Glauben und Hoffnung kann es uns geben. Einst wird die Glut zum lodernden Brand. Und wenn das Feuer brennt,